Gegen die Bedrohung durch die Banden innerhalb der Stadt und die Truppen außerhalb wird die Aufstellung einer Bürgerwehr von 48.000 Mann beschlossen. Ihr Zeichen ist eine Kokarde in den Farben der Stadt, blau und rot. Auf Vorschlag Lafayettes wird als dritte Farbe das Weiß der Bourbonen hinzugenommen. Die Trikolore. Waffen und Munition fehlen. Das Pulver aus dem Magazin des Hôtel de Ville von einem AB mit zwei Gehilfen verteilt. Das dauert. Die königliche Garde und die Stadtwache stellen sich zur Verfügung der Wählerschaft. Abends notiert Ludwig XVI. In seinem Tagebuch unter dem Datum nichts. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli Einverständnis zwischen Kommune von Paris und Nationalversammlung hergestellt. Der ständige Ausschuss mit der Organisation der Bürgerwehr beschäftigt. Noch immer keine Gewehre. 30.000 lagern im Invalidenhaus. Morgen zum 9. Entsendung einer Abordnung der Stadt zum Invalidenhaus mit der Aufforderung, die gelagerten Waffen herauszugeben. Eine mächtige Volksmenge in ihrem Gefolge erzwingt die Herausgabe. Gegen 11 beginnt die Verteilung der Gewehre. Inzwischen hat der Kampf um die Bastille begonnen. La Bastille, 14. Juli 1789. Schon gegen Mitternacht sollen 7 Schüsse auf die Bastille abgegeben worden sein. Schon am Vortag hat man auf der Bastille die Kanonen in Stellung gebracht. Die Viertel um die Bastille, der Faubourg Saint-Antoine und der Marais, sehen sich von den Türmen der Bastille durch die Kanonen bedroht. Die Türme sind 25 Meter hoch, wie ein 7-stöckiges Haus. Von da oben lässt sich ein Drittel der Stadt zusammenschießen. Die Besatzung der Bastille ist schwach. 30 Schweizer und 80 alte Soldaten. Die Mauern sind stark, bis zu 10 Meter am Fuß der Festung, bis zu 3 Meter in der Höhe. Das Tor durch eine Zugbrücke gesichert. Uneinnehmbar. Doch die Bastille ist nicht nur diese Festung. Sie ist Symbol jahrhundertelanger Willkürherrschaft. Es gibt nicht nur die eine Bastille von Paris. Es gibt sie in allen großen Städten. Verhasste Zwingburgen des Despotismus. In die Bastille kam eine, um dort vergessen zu werden. Das hat sich unter dem 16. Ludwig geändert. Nur noch 7 Gefangene befinden sich in der Bastille. Nach außen ist der Anblick der Zwingburg der gleiche geblieben. Und die drohenden Kanonen alarmieren Saint-Antoine. 10 Uhr morgens. Erste Abordnung des Hôtel de Ville an den Befehlshaber der Bastille, Delaunay, die Kanonen zurückzuziehen. Die Kanonen werden zurückgezogen. Aber die Bastille ist auch ein übervolles Arsenal an Waffen und Pulver, nach denen das Volk verlangt. Das in der Bastille gelagerte Pulver hätte ausgereicht, die ganze Festung in die Luft zu sprengen und die umliegenden Viertel zu zerstören. Befehlshaber Delaunay soll die Absicht gehabt haben. Delaunay traut man alles zu. 2 Uhr nachmittags. Zweite Abordnung des Hôtel de Ville mit der Aufforderung, die Bastille der Bürgerwehr zu übergeben. Während auf den Zinnen die Veteranen die weiße Fahne schwenken, lässt Delaunay unten seine Schweizer in die Leute kartätschen. Um diese Zeit erhält der König in Versailles die erste Nachricht von den Vorgängen. Am Hof ist man mit der Frage einer Anerkennung der Bürgerwehr beschäftigt. In Paris schafft die königliche Garde zusammen mit Bürgern Kanonen heran und bringt sie vor dem Tor der Bastille in Stellung. Die Zeit drängt. Die Leute müssen annehmen, dass bald Truppen zum Entsatz der Bastille geschickt werden. Dritte Abordnung des Hôtel de Ville. Das Feuer einstellen. Unablässig wird aus den Schießscharten in die Menge gefeuert. Vierte Abordnung des Hôtel de Ville. Die Festung übergeben. Mit einem Mal um 5 Uhr am Nachmittag ist es soweit. Die Schweizer ergeben sich gegen die Zusage, freien Abzug zu erhalten. Aber wie das garantieren? Die Toten sind noch zu frisch. Einige beherzte Männer drinnen und einige draußen schaffen es. Veteranen lassen die kleine Zugbrücke neben dem großen Tor herunter. Maillard und ein paar andere dringen als Erste ein. Die große Zugbrücke wird heruntergelassen. Das Volk übernimmt die Bastille. Am liebsten hätte die Menge die ganze Festung auf der Stelle in Stücke geschlagen. Delaunay wird verhaftet und von einer Bürgerwache vor der aufgebrachten Menge geschützt zum Hôtel de Ville abgeführt. Fast hätten sie es geschafft. Kurz vor dem Ziel greift ihn das Volk sich. Ihm wird der Kopf abgeschnitten und auf eine Pike gesteckt. Die meisten der Schweizer Garde kamen davon, weil sie das Volk nicht erkannte. Ihren Unmut haben die Leute an den unschuldigen Veteranen ausgelassen. In Versailles geht der König, wie es seine Gepflogenheit ist, zu früher Stunde schlafen. In seinem Tagebuch notiert er unter dem Datum wieder nichts. Was wohl sein Jagdglück betrifft. Kurz nach Mitternacht wird der König geweckt und hört, was geschehen ist. Eine Revolte also? Nein, Sire, eine Revolution. Am 17. Juli morgens um 9 Uhr macht der König sich auf nach Paris. Ohne Bewachung. In Begleitung von 100, 200, 300 Abgeordneten der Nationalversammlung. Die Beschlüsse, die ohne ihn gefasst worden sind, kann er nur bestätigen. Am Nachmittag dieses Tages beginnt die Flucht des Hochadels, der Artois, Condé, Conti, Polignac, Lambesque, ins Exil. Abends gegen 9 Uhr kehrt der König zurück in sein nun verwaistes Schloss in Versailles. Noch immer die Kokarde am Hut. Seine Frau Marie Antoinette. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Bürgerlichen geheiratet habe.